Das sind die aktuellen Themen. Kreisel im Noddertor wird gebaut, neues Leitbild für Nienburg und Langendamm bleibt Tabellenführer. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Tag. Der zweite Kreisverkehr im Stadtteil Noddertor soll gebaut werden. Das ging aus der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Nienburg hervor. Mit 24 Stimmen dafür und 13 Stimmen dagegen wurde der Bau des Kreisels an der Weggabelung Verderner Landstraße-Zellerstraße beschlossen. Vor allem die SPD sprach sich gegen den Kreisel aus. Ihrer Meinung nach bestünde keine Notwendigkeit. Bürgermeister Henning Onkes verwies darauf, dass der Kreisverkehr zur Verbesserung des Verkehrsflusses beitrage. Die Stadt Nienburg soll ein neues Leitbild erhalten. Seit etwa 2 Jahren wird über Veränderungen in der Innenstadt gesprochen. Seit einem halben Jahr werden die Überlegungen konkreter. Bürgermeister Henning Onkes erhofft sich Geduld von den Bürgern. Die Schwierigkeiten liegen schon sehr stark dabei, dass auch ein Leitbild im Prozess am Anfang sehr, sehr theoretisch ist. Und viele Bürgerinnen und Bürger sind voller Ungeduld. Aber wir müssen weiter im Blick halten, dass wir gemeinsam an diesem Thema festhalten. Also gemeinsam, damit meine ich Politik und Verwaltung, sodass Bürgerschaft auch für diese Stadt ein zukunftsgewandtes Leitbild bekommt, an dem auch alle festhalten und auch glauben. Dauerregen bestimmt seit Tagen das Wetter im Landkreis Nienburg. Zugleich steigen seit Wochenbeginn die Pegelstände entlang der Weser. Für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen weiterhin starke Niederschläge. Der Mittelweser stünde jedoch kein Hochwasser bevor. Dies hat ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Hann mitgeteilt. Bislang hätten die Regenfälle lediglich dafür gesorgt, dass die zurückliegende extreme Niedrigwasserphase beendet sei. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Das A-Team des Dartclub Langendamm bleibt an der Spitze der niedersächsischen Elite-Klasse. Mit einem 10:2 im Auswärtsspiel in Ebsdorf zeigten sich die Langendammer von der Niederlage in der Vorwoche gut erholt. Nach den Einzeln stand es bereits 6:2 für den DCL, in den Doppeln wurde ausnahmslos gewonnen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten beträgt dennoch nur 2 Punkte. Am 28. November ist dann der VfL Wolfsburg in Langendamm zu Gast. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.